sich im Biss verlaufen. Stolz und Ehre kann man sich nicht erkaufen. Hab Bock, ne Gun in dein Gesicht zu halten. In diesem Geschäft kannst du dich nicht entfalten. Du hast dich in das falsche Genre begeben. Dafür nehme ich dir Luft für dein verdorbenes Leben. Lass dich doch von Capino in der Garderobe lecken. Seine Zittereien bringen Vibrationseffekte. Campino, deine Laberei ist verzogen wie die Fresse von Carmen Geist. Ahu, die ehrenlose Geizkragen-Bitch schickt mit anderen Männern, obwohl sie verheiratet ist. Keine Reue, während sie einen fremden Penis nimmt und das Sperma läuft auf ihren Ehering. Schäm dich, du Kachbar, und mach dich auf Königin, du bist majestätischer Abfall. Sie legen sich mit den Falschen an, deutscher Rap ist ne Macht, besser geht jetzt auf. Ihr spürt in eurem Hals die Gun, Deep Throat für Carmen Geist durch den Lauf. Lauf, besser lauf jetzt weg, oder es macht Tick, Klack, Boom. Und keiner weint dir nach, doch ich hoffe, du weinst dir nach. Ist doch klar, dass er sich scheiden lässt, wenn du einen fremden Kerl in deine Scheide lässt. Es sind deine Kids, die vor Empörung weinen. Du bist die Manipulation in Persönlichkeit. Und dann schießt du Schlampe noch gegen deutschen Rap. Doch wenn die Wahrheit ans Licht kommt, dann läufst du weg. Beim Kinderkriegen bräuchtest du mal Hilfekurse. Verzogene Plagen und 10 Fehlgeburten. Ein kleiner Junge war dein Herzenfroh. Doch alle bringen sich beim Rauspressen selbst schon um. Und das kann ich gut nachvollziehen. Man kriegt einen Brechreiz, wenn man in deine Visage sieht. Sing mal im Fernsehgarten, mach eine Werbereklame. Aber lass deutschen Rap in Ruhe mit deinen nervenden Phrasen. Campino, halt deine verschwitzte Fresse. Sonst gibt es Gipsverbände für deine Zitterhände. Au! Sie legen sich mit den Falschen an. Deutscher Rap ist ne Macht, besser geht jetzt auf. Ihr spürt in eurem Hals die Gun. Deep Throat für Carmen Geist durch den Lauf. Lauf, besser lauf jetzt weg, oder es macht Klick, Klack. Und keiner weint dir nach, doch ich hoffe, du weinst dir nach.